WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt und eine neue Woche beginnt bei uns mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Maria. Maria ist 23. Morgen, Maria. 25. 25. Morgen, Domian. Ja, hi. So, 25 Jahre alt. Ja. Maria, weswegen rufst du an? Und zwar, ich rufe an wegen Missbrauch in der Familie. Mhm. Und zwar, das war einmal mein Onkel und einmal mein Bruder. Bruder und der Onkel. Und wie alt warst du da? Also mit meinem Onkel, da war ich ungefähr zwischen 5 und 7 Jahre alt. Ja. Und mein Bruder, da muss ich ungefähr zwischen 8 und 12 gewesen sein. So genau weiß ich das nicht mehr. Das heißt, das ging ja fast dann ineinander über. Ja. Und über einen so langen Zeitraum dann auch, von 8 bis 12 ungefähr? Ja, das ist dann halt, das war irgendwie so also wir haben vorher in der Wohnung gewohnt gehabt und dann sind, wir halt umgezogen im Haus. In der Wohnung ist das mit meinem Onkel passiert und im Haus mit meinem Bruder. Der Bruder wusste natürlich nichts von dem Onkel und der Onkel nicht vom Bruder. Nee. Mhm. Nee. Das heißt, eine ganz wichtige Zeit in deiner Kindheit, nämlich von 5, 6 Jahren bis hin fast in die Pubertät, hast du das ertragen müssen. Genau. Ja. Glaubst du, dass irgendjemand eine Ahnung davon hatte? Nee. Nee. Warum hast du deiner Mutter nichts gesagt? Man kann ja nicht mit den Eltern darüber reden, das geht nicht. Warum kann man das nicht? Ja, das ist bei uns dann halt, also ich bin Südländerin und das ist bei uns schon dann sehr riskant für mich. Also falls ich so etwas sagen würde und das erzählen würde, dann müsste man schon damit rechnen, dass ich auf jeden Fall, wenn ich das mal so sagen darf, auf jeden Fall umgebracht werde. Südländerin heißt, deine Wurzeln sind wo? Das möchte ich jetzt nicht sagen, wenn das okay ist. Das ist völlig okay. Aber Sie kommen nicht aus dem. Kommst du aus einem muslimischen Land? Darf ich das zumindest fragen? Teils, ja. Teils, ja. Genau. Mhm. Ja. Ich bin etwas schockiert, muss ich ja sagen, weil ich das so noch nicht gehört habe. Bist du gläubige Muslime? Teils. Kann man das teils sein? Ja. Wie geht das? Kann man ein bisschen Moslem sein, ein bisschen Christ oder? Ja. Und das ist bei dir so? Ja, so in der Richtung. Mhm. So, das heißt, du kommst aus einer sehr traditionellen Familie. Genau, ja. Und das habe ich aus dem südlichen Kreis, wie du es gerade formuliert hast. Mhm. Das habe ich so noch nie gehört. Dass ein Kind, das den Eltern, der Mutter nicht sagen darf, und wenn das Kind das sagen würde, hat das Kind Angst, dass es umgebracht wird? Ja. Kennst du solche Beispiele? Aber immerhin die Angst ist da. Nee, also ehrlich gesagt, ich habe vor nichts Angst. Aber damals hattest du Angst? Nee, auch nicht Angst. Überhaupt nicht Angst. Also, aber dann hättest du es doch deiner Mutter oder deinem Vater sagen können. Nee, also ich bin so ein Mensch, ich denke mir, ich sag's denen eventuell, dann mache ich ihnen deren Leben kaputt. Mhm. Alles kommt durcheinander, alles, was die sich jahrelang aufgebaut haben, so wie die ihre Kinder erzogen haben und großgezogen haben, zerstört man dann ja in dem Sinne alles damit dann. Dann ist ja alles futsch. Und das, ja, aber ich würde das jetzt nicht zerstören nennen, sondern dann ist das halt so, weil es eben Täter in der Familie gibt. Und wenn dann etwas zerstört wird dadurch, ja, dann ist es so. Dann ist eine Idylle zerstört, aber diese Idylle ist es auch richtig, die zu zerstören. Ja. Du bist heute 25 Jahre alt. Genau. Wann hast du es denn wem zum ersten Mal erzählt und gesagt? Niemand weiß es. Niemand weiß das? Niemand weiß es. Ich habe monatelang, Entschuldigung, deine Sendung mir angeguckt und ich mag dich wirklich sehr gern. Und da habe ich mir gedacht, dass ich mal gern mit dir darüber reden will. Ich danke dir für das Vertrauen, Maria. Ich danke dir wirklich für das Vertrauen und ahne, was das für eine Überwindung ist, dann anzurufen und zu sprechen. Wie geht es dir denn mit all diesen Jahren in der Vergangenheit, die in deiner Erinnerung sind? Wie geht es dir heute? Ehrlich gesagt, sehr schlecht. Mhm. Ich versuche es immer zu verdrängen und ich lebe ja noch mit meinem Bruder zusammen und mein Onkel sehe ich auch zwischenzeitlich mal, nicht oft, aber ein paar Mal im Jahr schon. Aber also wenn ich darüber nachdenke, dann haut es mich manchmal schon weg. Ich versuche es halt immer zu verdrängen. Du lebst noch in der Familie? Genau. Wie viele Geschwister gibt es? Sechs. Sechs. Und wie viele sind jetzt noch zu Hause? Alle. Alle? Ja. Und dieser Bruder, der dir das angetan hat, ist jeden Tag bei dir. Ihr frühstückt zusammen oder esst zusammen, ihr feiert zusammen, ihr seid immer da. Ja. Also ich bin die Einzige von den Kindern, die schon immer ein bisschen anders ist. Schon immer anders war und schon immer anders ist. Deswegen, also ich versuche mich immer von allem zu distanzieren. Und da ich auch der Meinung meiner Familie bin, meine Familie ist der Meinung, dass ich nicht so bin wie die. Deswegen bin ich auch immer das schwarze Schaf. Und eigentlich ist das so, als ob ich nicht zu denen gehöre. Mhm. Glaubst du, dass es damit zusammenhängt, weil du irgendwie intuitiv auf Distanz bist? Ja, ich glaube wohl. Was denken die denn, was mit dir los ist? Ja, die denken wahrscheinlich, irgendjemand hat mir mein Gehirn gewaschen. So wie meine Mama mir das manchmal mal so sagt. Das sagt die Mama. Ja. Maria, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich weiß, dass das immer schwierig ist für Opfer von sexuellem Missbrauch. Aber damit ich mir so ein Bild machen kann. Du darfst fragen. Ja. Du darfst das. Hat dein Onkel oder auch der Bruder oder und auch der Bruder, haben die richtig mit dir geschlafen, Geschlechtsverkehr gehabt? Also mein Onkel, ich weiß nur noch, dass Mama und so halt dann nicht da waren und ich weiß auch nicht wieso, aber ich war meistens dann immer am Wein gewesen, hat er mich gepackt, mich auf den Schoß gesetzt und hat mich dann immer halt an sein Glied halt gerieben. Mhm. Mhm. Und bei meinem Bruder war das halt so gewesen, dass wir im Bett lagen und er mir die Hose runtergezogen hat und sein Teil halt auch da dran gerieben hat. Ob da jetzt mehr war, daran erinnere ich mich nicht. Hm. Wie hast du dich währenddessen immer gefühlt? Das weiß ich nicht mehr. Hm. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und danach, dann ist der Bruder, habt ihr in einem Zimmer zusammen geschlafen? Ich glaube nicht. Das heißt, er ist dann hinterher weggegangen in sein Zimmer. Genau, ja. Gibt es noch andere Mädels in der Familie? Nee, das weiß ich nicht. Darüber wird ja nicht geredet. Nee, ich meine, hast du noch Schwestern? Ja, aber mit denen rede ich ja auch nicht darüber, ne? Sind die jünger älter als du? Älter und einige sind jünger. Hast du die Sorge oder glaubst du, dass denen vielleicht auch Ähnliches angetan wurde? Nee, das glaube ich nicht. Oh, oh. Glaube ich nicht. Ich bin sicher, dass ein Kind, dem so etwas passiert, du warst 5 Jahre, als es angefangen hat und 12 Jahre, als es aufhörte. Ich bin sicher, dass man, wenn man ein genauer Beobachter des Kindes ist, dass man dem Kind das ansieht. So verstellen kann ein Kind sich nicht. Hast du manchmal Wut auf deine Mutter, dass sie dich vielleicht doch nicht richtig geschützt hat? Das heißt vielleicht, sie hat dich nicht geschützt. Eigentlich habe ich Wut auf alle meine Familienmitglieder. Mhm. Weil das ist so krass gewesen eine Zeit lang, dass ich nicht mal nachts in Ruhe im Bett liegen kann und schlafen kann so mehr. Mhm. Weil jedes Mal immer irgendwas war, immer ist irgendwas gewesen. Also mein Körper ist schon wie so ein Soldat gedrillt. Mhm. Wirklich, ob ich im Tiefschlaf bin oder nicht. Also, hast du denn nicht heute auch noch manchmal Angst, dass der Bruder, der ja nun immer noch bei dir wohnt, wie du gesagt hast, dass der heute noch zu dir in dein Zimmer kommen könnte? Nee, Das nicht? Nee. Ich schließe ja sowieso immer. Ich habe mir das irgendwie eingeeignet, immer meine Zimmertür abzuschließen. Mhm. Wie kam es überhaupt, dass er dann, als du 12 Jahre alt warst, dass er von dir abgelassen hat? Das weiß ich auch nicht. Ging das von heute auf morgen? Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihm das auch vielleicht klar geworden ist, dass er irgendwas macht, was sich nicht gehört oder was nicht so sein soll. Wir haben noch gar nicht gesagt, du warst, als er angefangen hat, warst du 8 Jahre alt. Ja, wie alt war er denn da? Er ist 4 Jahre älter als ich. Mhm. Jetzt frage ich das nochmal, wenn du das heute deiner Mutter oder deinem Vater erzählen würdest. Ja. Was wäre dann? Du bist heute eine erwachsene Frau. Es wird genauso passieren, wie ich dir vorhin gesagt hatte am Anfang des Gesprächs, dasselbe. Also die würden wahrscheinlich mir auf jeden Fall was antun, definitiv. Das wäre dann ja Schande. Sie würden eher dir, dem armen Mädchen, was antun, die nichts dafür kann, als denn den Tätern, die das verursacht haben. Ja. Das heißt, sie würden sich schützend vor dem Bruder stellen, der das gemacht hat. Ja. Und das Kind würden sie, wer weiß, was mitmachen. Genau. Wie denkst du darüber? Was soll ich darüber denken? Das ist total schwachsinnig, oder? Mhm. Desto mehr ich versuche, so eine Denkensart und Weise zu verstehen, da habe ich immer mehr das Gefühl, dass ich dadurch echt durchdrehe, denn ich werde davon krank. Deswegen habe ich es einfach, also ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, wieso man so ist. Mhm. Oder wieso Menschen so sein können. Mhm. Ist dieses so in eurer Kultur, aus der du oder deine Familie stammt, ist das üblich, auch in anderen Familien? Ja, definitiv. Was für eine Schande, ne? Ja. Warum lebst du eigentlich noch in der Familie? Ja, das ist ja halt so, dass du halt, bevor man nicht verheiratet ist, nicht ausziehen darfst. Achso, du darfst nicht mal ausziehen. Du, nee. Du musst dann in der Familie bleiben, bis du verheiratet wirst. Da, genau. Da darfst du denn freiwillig aussuchen, wen du heiratest? Das ist auch eingeschränkt. Dann sitzt du ja in einer fürchterlichen Falle. Ja, schon immer. Ach, wenn ich dir mein ganzes Leben erzählen würde, ich glaube, du würdest durchdrehen. Mhm. Hast du dir mal darüber nachgedacht, Maria? Ich meine, dir ist sehr Schlimmes angetan worden. Ja. Deine Seele, deine Psyche ist sehr verletzt worden. Dass du dich mal, du hast dich jetzt hier bei uns gemeldet, aber vielleicht, dass du auch zu einem Therapeuten, einem Psychiater oder Psychotherapeuten mal gehen solltest oder möchtest? Würde ich gerne, aber bisher hört man ja immer, dass es ziemlich lange dauert und dass die Psychologen, an die man dann kommt, nicht so prickelnd sein sollen. Und seitdem ich ja hier auch angerufen habe, da die Tage, die waren schon so ein bisschen komisch, ne? Dass man überhaupt weiß, dass man das einem Menschen mitteilen wird, war es schon eigenartig. Ich muss dir sagen, gerade wenn ich mir deine familiäre Situation vorstelle, ist das ein ganz, ganz toller, großer, mutiger Schritt von dir, dass du dich gemeldet hast. Ja. Großen Respekt meinerseits. Danke. Und ich finde, auch wenn es Wartezeiten gibt, du hast ja jetzt schon so lange gewartet, solltest du auf jeden Fall dich an einen Therapeuten wenden, damit du all dieses aufarbeiten kannst und dass du ordentlich von Seiten eines Therapeuten behandelt wirst. Kannst du das heimlich machen? Kriegt das deine Familie dann nicht mit? Ich hoffe, ich weiß ja gar nicht, wie man das wirklich macht, wie man an so einem rankommt. Ne, das erklären wir dir gleich noch. Es wird dann hinterher dann so sein, dass du, wenn es erstmal läuft, dass du einmal in der Woche dann zu diesem Therapeuten gehen wirst. Kannst du das so drehen, dass deine Familie das nicht mitbekommt? Ja. Mhm. Also du wirst gleich mit meiner Psychologin, der Heike, noch sprechen und die wird dir das alles sehr nahe bringen und dir erklären, wie du das machen sollst. Ja. Ich rate dir, es sehr dringend zu machen. Okay. Aber darüber hinaus, Maria, würde ich gerne noch einen Satz zu deiner grundsätzlichen Lebenssituation sagen. Ja. Du läufst also Gefahr, dass man dich mit jemandem verheiratet oder dass man dich in eine Ehe reindrängt mit einem Mann, den du gar nicht haben willst. Ja. Genau. Hast du mal überlegt, zu fliehen aus der Familie? Ja. Habe ich 40 Male, aber ich habe wohl wenn ich das mal so auf gut Deutsch sagen kann, wohl nicht die Eier dafür, ne? Mhm. Auch da werden wir dir gleich mal noch ein paar Adressen geben von Selbsthilfegruppen und Organisationen junger Frauen, die in deiner Situation waren oder sind. Ja. Die aus südländischen Kulturkreisen kommen und ein anderes Leben leben möchten, als das, was man ihnen vorschreiben möchte. Ja. Was ist dann... Ich wollte jetzt fragen, ob, was du beruflich machst, das werde ich nicht fragen, weil du dann wiedererkennbar bist. Ja. Liebe Maria, jetzt wird dich gleich die Heike, meine Psychologin, anrufen. Okay. Und alles weitere geht im Hintergrund. Ja. Und ich sage nochmal, ich habe großen Respekt, dass du dich gemeldet hast und wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und viel Glück. Danke sehr. Domian, ich habe noch eine Frage. Ja. Könntest du mir ein Autogramm mit einem Buch von dir zuschicken? Das Autogramm geht auf jeden Fall klar und wir gucken gleich mal. Du sagst mal die Adresse meiner Psychologin und dann gucken wir mal. Okay, das ist super. Alles Gute von Herzen, liebe Maria. Wünsche ich dir auch, Domian. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Jetzt ein Hinweis in eigener Sache. Ein schöner Hinweis. Ich freue mich sehr, dass ich euch das verkünden oder sagen kann. Ihr wisst, am 16. Dezember ist diese Sendung nach dann fast 22 Jahren zu Ende. Aber so ganz zu Ende wird es nicht sein, denn der WDR, sprich 1 Live, hat eine Talk-Tournee für mich organisiert und 1 Live produziert diese Talk-Tournee. Das heißt, ich werde ab Januar bis Ende April überall in Nordrhein-Westfalen auf große Talk-Tournee gehen. Zusammen mit verschiedenen Moderatoren von 1 Live werden wir Talkshow machen. Wir reden über 21, fast 22 Jahre Domian, über die Hintergründe, über die Dramen, über das Schöne, über das Dramatische, über das Traurige, was hier in dieser Sendung alles stattgefunden hat. Wir werden Beispiele aus der Sendung präsentieren. Wir werden Geschichten weitererzählen, die hier angefangen wurden zu erzählen. Und ich werde natürlich auch so persönlich aus meiner Warte Dinge berichten, was eben diese 21 Jahre mit mir auch, mit mir persönlich und mit meinem Leben gemacht haben. Denn ich werde ja manchmal wirklich, wenn ich mir das so vor Augen halte, es ist fast ein Vierteljahrhundert gewesen, wo ich das hier gemacht habe. Und das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Das ist ja ein Teil des eigenen Lebens. Natürlich könnt ihr auch viele Fragen stellen und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr, vielleicht viele von euch zu treffen, wiederzusehen. Das waren ja tolle Veranstaltungen auch bei dem Domian Film voriges Jahr und ich hoffe auf große und schöne Resonanz und darauf, dass ich vielleicht auch den ein oder anderen dann wiedersehen werde. Alle weiteren Informationen auf 1live.de. Dort könnt ihr hinklicken, dort seht ihr die Termine, wo ich auftreten werde und wie man an Karten kommt und so weiter. Also, Domian Talk-Tournee nächstes Jahr, ab Januar geht es los, bis April in Nordrhein-Westfalen. Wir haben sehr viele Termine, ich bin sehr gespannt auf euch und freue mich auf die Begegnung. So, jetzt aber weiter mit der Sendung und hier ist Hardy. Hardy ist 36, guten Morgen Hardy. Morgen. Morgen Hardy. Ich bin nicht mal durchgekommen. Du klingst aber weit weg. Ja, ich fahre auch. Ah. Ich bestellte was im Internet, über Amazon, etc. Selten. Selten. Hast du was bestellt? Dann bin ich damit schon unterwegs. du bist Kurierfahrer oder sowas? Nee, Berufskraftfahrer auf dem 40-Tonner. Oh. Und? Ja. Aber dann belieferst du ja nicht so die einzelnen Leute, sondern irgendwie größere Lager oder so. Ja, korrekt. Wie lange fährst du schon? Wie viele Jahre? Auf den Tag genau 6 Jahre, aber ganz genau 6 Jahre. Ganz genau 6 Jahre heute? Ja, ja. Ein 40-Tonner. Ja. Was ist denn... Na gut, angefangen habe ich ja bei der Bundeswehr mit einem 2-Tonner. Verstehe. Also, ja, das ist ein Spielzeug. Wo bist du denn gerade unterwegs? Ich bin jetzt gerade die B49 entlang gerauscht und von der B49 Gießener Ring auf die 480. Ja. Und bewege mich jetzt zügig auf den Reiskirchner Dreieck, damit ich auf die 5 komme und anschließend in Göttingen lande. Ah, verstehe. Wie ist die Situation auf der Straße? Alles ruhig? Jetzt ja, aber auf der 5 wird es nachher spannend werden. Das sage ich. Ja. Dann wird es gefährlich. Gerade dann im Hattenbacher Dreieck, Kirchheimer Dreieck, ja, bei Bad Hersfeld, die Ecke, wird es genau gefährlich. Weil diese Leute, manche Autofahrer gar keine Rücksicht auf andere nehmen. Mhm. Hauptsache, die sind am schnellsten zu Hause und ficken ihre Alten. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Aber dazu benehmen sie sich auch wie die Axt im Walde. Und wir, ja. Sag mal, Hadi. Wir haben keinen Seitenairbag. Wir haben auch keinen Fahrerairbag. Wir haben auch kein Anti-Strafgurtsystem. Wenn wir irgendwo gegenknallen mit 22 Tonnen im Gig, dann sind wir entweder tot oder schwer verletzt und für unser Leben gezeichnet. Ist das auch das Thema deines Anrufs, dass du so über die Situation auf der Straße sprechen möchtest? Ja, weil ich fahre jetzt 6 Jahre. Ich habe in den 6 Jahren mehr Tote gesehen, als ich in Afghanistan zur Zeit in der Bundeswehr. Mhm. Ja, und ich habe auch Leute gesehen, die schreien wollten, aber nicht konnten, weil der Unterkiefer weg war. Mhm. Ja, super in der Richtung. Ja, also, aber jetzt hast du es gerade so angedeutet, Schuld an der ganzen, an dem Kriegsschauplatz deutsche Straße, so kann man das ja sagen. Das ist hier Krieg, wie war es? Es fehlt nur noch der Schusswaffe. Der Schusswaffe. So empfinde ich das auch. Ich war im Sommer wieder viel unterwegs und habe das auch erlebt und bin fassungslos manchmal. Aber es sind alle schuld. Es sind die Pkw-Fahrer schuld und auch viele Lkw-Fahrer. Gibst du mir recht? Ja, richtig. Das gebe ich ja auch zu. Hey, wir haben ja auch schwarze Schafe hier, besonders die aus dem Ostblock. Ja, auch nur wenn du ein deutsches Kennzeichen vor dir hast und ein 40-Tonner aussieht. Heißt es noch lange nicht, dass da auch ein Deutscher drauf sitzt. Dann ist es auch der Ali aus Tschechien, der Meinung ist, der müsste mal eben mit 90 durch die Ortschaft donnern und ein kleines Kind totfahren. Die ist ja letztens auch auf der 6 war, wo unser ungarischer Kollege da eine komplette Familie ausgerottet hat. Ja, also. Siehst du es aus deiner subjektiven Erfahrung wirklich so, dass die größte Gefahr Das ist doch so gewollt. Warum? Domian, das ist doch so gewollt. Erstens die Politik des Wegschauens. Ja? Du steigst morgen ein in deiner Karre und machst erstmal eine Abfahrtskontrolle, wie vorgeschrieben. Das musst du auch in der Fahrerkarte hinterlegen und so weiter und so fort, indem du auf die Pausen, nicht nur auf der Pausentaste drückst, sondern auf der Arbeitszeittaste. Länger als 10 Minuten. Da kontrollierst du erstmal, ob die Lichter überall gehen und so weiter und so fort. Und dann fährst du los. Und du weißt nicht, ob du dir heute, morgen oder in 3 Stunden ihren Punkt einfährst. So, und bei 8 Punkten ist der Führerschein weg. Mhm. Das bedeutet für mich als Berufskraftfahrer MPU. Ja. Medizinisch-psychologische Untersuchung. Okay. Wir sind die einzige Berufssparte, die das Geld mitbringen muss, damit wir arbeiten dürfen. So, aber jetzt musst du mir erklären, warum die Gefahr größer ist von Fahrern oder Mitfahrern aus den östlichen Ländern. Ja. Bestes Beispiel, meinem Chef, Namen möchte ich hier nicht nennen, ja, hat 147 Anzeigen gekriegt von einem ungarischen Fahrer, die er angestellt hat, die Führerscheine hier in Deutschland nicht gültig sind, weil sie der EU-Richtlinie nicht entsprechen. Die haben keine 95 in den Führerschein als Nachtrag, in dem hervorgeht, dass sie die Qualifikation haben, 40 Tonnen auf deutschen Straßen zu begehen. Dann gibt es noch, dass sie die Führerscheine nicht bei sich in der Heimat gemacht haben, sondern wir haben Fahrer gehabt aus Ungarn, die Führerscheine aus Moldawien dabei hatten. Und da gab es mal eben auf einen Schlag eine Massenkontrolle und dann daraus resultierte sich, dass es dann 147 Anzeigen gab. Ne? Okay, so ganz habe ich es jetzt nicht kapiert, aber ich merke, dass da schon eine große Emotion ist und dass du diese Sichtweise so hast. Es gibt natürlich auch ich verstehe schon. Aber es gibt natürlich auch jeden Tag was dafür und durchgeknallte deutsche Straßen unterwegs sind. Ja, aber es gibt auch durchgeknallte deutsche Fahrer. Ja, die gibt's massenweise. Ja. Ganz besonders und Pkw-Fahrer mit Hemd und Schlips, die denken, sie wären. Ja. So. Drängeln sich noch in einer Baustelle an uns vorbei, wo wir überhaupt keinen Platz haben. Mhm. Ja, wo sollen wir denn hin? In die Böschung? Jetzt, die Leitplanke? Wenn ich mit Lkw-Fahrern spreche, stelle ich immer eine Frage, weil mich das ungeheuer beschäftigt und ärgert und provoziert und fassungslos macht, dass beinahe jede Woche wir von einem schweren Unfall hören, wo ein Lkw-Fahrer in einen Stau reinbrettert. Und ich als langjähriger Autofahrer mich immer frage, warum, wo hat der Lkw-Fahrer seine Augen? Ganz ehrlich, zum größten Teil haben auch die Kunden selber Schuld. Welche Kunden? Wir werden, ja, ganz einfach. Ich fahre für einen Kunden jetzt im Auftrag der Deutschen Post. Mhm. Das heißt, ich bin nicht Angestellter bei der Deutschen Post, auch nicht bei DHL, ich bin ein Subunternehmer. Mhm. Das heißt, ich fahre für einen Subunternehmer. Ich bin ja nur auch ein kleiner, truppeliger Angestellter mit einem kleinen Monatsgehalt, ja? Also du meinst, dass es zu viel Druck kommt? Wir kriegen Druck von oben. Glaube ich, bin ich ganz auf deiner Seite. Aber das rechtfertigt nicht ein solches Fahrverhalten. Die Frage war, warum gucken die Autofahrer, die Lkw-Fahrer nicht auf die Straße und sehen einen Stau? Sie sitzen sehr weit oben und können das Ganze noch viel besser überblicken als wir Pkw-Fahrer. Na, das täuscht. Dann so hoch sitzen wir auch. Egal. Warum sieht man das nicht? Ja, also entweder ist man abgelenkt durch irgendwelche Spielereien, weil derjenige gerade mit einem Laptop spielt oder mit einem Ding. So. Ich zum Beispiel mache das nicht. Ich habe ein Headset auf. Ja. Ja. Das ist legitim, das ist auch legal. Und ich habe meine beiden Hände da, wo sie hingehören, am Lenkrad. Und meine Augen da, wo sie hingehören, in den Seitenspiegel und auch vorne auf der Straße. Also die anderen gucken Fernsehen zum Beispiel oder Video oder irgendwas oder Internet. Ja, ich überhole ab und zu mal Berufskollegen, ja, wo ich dachte, Alter, wenn sie dich jetzt rausziehen, kostet erstmal 200 Euro und ein Punkt, nur weil du einen Laptop auf hast. Ja. Ob du nur Fernsehen guckst, spielt keine Rolle. Wenn du einen Laptop auf hast, kostet es 200 Euro. Ja gut, dann sage ich mir natürlich auch wieder, okay, wenn die Mami so viel Taschengeld eingepackt hat, viel Spaß. Ich habe nicht so viel Taschengeld. Wie ist das bei dir, Hadi, mit den Schlafzeiten? Hältst du strikt die Schlafzeiten, die Ruhezeiten ein? Ja, es kommt darauf an, also Domian. Ich sag dir mal so, Parkplatzmangel Nummer 1. Ja, es geht ja schon in Hessen los. In Industriegebieten darfst du mit einem LKW parken, besonders auch im verkehrsberuhigten Bereich hier Erholungsgebiete, ja, darfst du parken. In Hessen ist es so, da kannst du das vergessen. Ist deine Lenkzeit rum, hast du noch gewisse Toleranzen. Aber dann versuch doch mal von 12 Minuten, die du als Toleranz kriegst, von jedem Polizisten, der dich anhält. Ja? Du musst dich rechtfertigen, wo du gestartet bist, wo du geendet bist und wenn du denen erzählst, von wegen, du kriegst ja keinen Parkplatz. Erstens, kommt das auf den Polizisten drauf an, glaubt der denn das? Dann drück dein Auge zu, dann kriegst du eine mündliche Verwarnung. Ansonsten kostet das Geld. Okay, aber letztendlich ist es doch gut, dass die Polizei so streng ist. Wenn die Polizei nicht so streng wäre, wäre es ja noch schlimmer alles. Ja, das ist richtig, aber hierbei ist die Politik gefordert. Dass mehr Stellplätze geschaffen werden. Ich fordere auch alleine schon wegen meiner Berufskollegen deutschlandweit und weltweit, ja, gerade hier in unseren hübschen Deutschländern, mehr Parkplätze mit Sanitäranschluss, damit wir auch mal uns waschen dürfen. Okay, gut, das kann jeder verstehen und das ist ein sehr legitimer Wunsch. Hadi, wie lange bist du heute noch unterwegs? Bis 5.50 Uhr. 5.50 Uhr? Wenn ich Glück habe. Fährst du immer nachts? Hauptsächlich, ja, ist richtig. Weil nachts weniger los ist und dann kommt man auch besser durch als am Tag, genau, wenn es Rush-Hour ist. Ich wollte sagen, nachts ist es ja ein bisschen entspannter zu fahren als tagsüber. Nicht immer. Also ich komme jetzt gleich in einer Gegend, da geht es gleich heiß her. Da trifft die A480 auf die 5. Ja. Von der 5, 13 Kilometer weiter, ist der Hardenbacher Dreieck. Da trifft dann die 5 auf die 7. Ja. Und dann geht es automatisch und dann geht es richtig los. Das ist ein richtiger Knotendruck. Und dann, du bist ja jetzt während unseres Gesprächs, am Fahren. Ja, natürlich. Ja, dann wollen wir dich jetzt nicht weiter ablenken vom Fahren, denn das ist ja auch eine gewisse Ablenkung. Lieber Hadi, danke für deinen Anruf. Wir hoffen, dass wir mit mehr Fairness und Menschlichkeit auf der Straße bald rechnen können, aber ich bin da auch eher skeptisch. Menschlichkeit hat sich das überhaupt nicht mehr zu tun. Nein, es müssen strengere Gesetze und strengere Kontrollen her. So, zack, Ende der Debatte. Lieber Hadi, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute, allzeit gute Fahrt. Ja, danke. Ciao. Tschüss, ciao. So, 1.30 Uhr haben wir. 1.30 Uhr. Und hier ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in dieser Woche. Da heißt das Thema, ich schäme mich vor meinem Arzt. Habt ihr euch schon mal vor eurem Arzt geschämt oder schämt ihr euch vielleicht zur Zeit vor eurem Arzt, zu eurem Arzt zu gehen, weil ihr etwas extrem, ja, peinlich Unangenehmes habt? Vielleicht habt oder hattet ihr mal einen Sexunfall oder ihr hattet oder habt etwas im, eine Erkrankung, eine für euch sehr peinliche, unangenehme Erkrankung in, im Intimbereich, im Analbereich. Oder vielleicht schämt ihr euch ganz einfach, eurem Arzt die Wahrheit zu sagen, dass ihr Alkoholiker seid beispielsweise oder irgendetwas anderes. Ich schäme mich vor meinem Arzt. Schämt ihr euch oder habt ihr euch schon mal vor eurem Mediziner, eurem Arzt geschämt? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de. Oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder dann auch während der Sendung an. Ich schäme mich vor meinem Arzt. Weiter geht's mit dem Martin. Martin ist 64. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Lieber Martin. Ja, schönen guten Morgen. Weswegen rufst du an, Martin? Ja, ich habe da ganz schlechtes Gewissen. Ich habe da einen jungen Mann kennengelernt. Ich bin in einem Alter von ja, noch 64, bald 65, Ende des Jahres, 65, habe da einen jungen Mann kennengelernt, der ist 24. Mhm. Bist du schwul? Nein. Bist du bisexuell? Schon eher, aber auch nicht so richtig. Aber du hast dich in diesen 24-jährigen jungen Mann verliebt? Nein. Nein. Nicht verliebt. Er fehlt mir manchmal inzwischen. Das sind jetzt so, sag ich mal, 3 Monate, dass ich ihn kenne. Und manchmal denke ich, mein Gott, warum kann er heute nicht hier sein bei mir? Ne? Mhm. So denke ich schon. So, erzähl erst mal ein bisschen von dir. Du bist 64 Jahre alt. Bist du verheiratet? Ja, aber getrennt leben schon sehr lange. Ja. Es ist nie zu einer Scheidung gekommen. Keiner wollte das. Ja, hast du Kinder? Ja. Ja, sagst du so ganz kurz. Wie, ja. 2 Kinder, 2 Söhne. Wie alt sind die Söhne? 34 und 40. Ja. Und aber irgendwie so eine leichte Bi-Ader hast du in dir? Ja. Hast du die auch schon ausgelebt öfter früher? Früher nicht. Ab welchem als Alter? Als ganz junger Spund, ja. Was heißt das, als ganz junger Spund? Ja, so mit 16. Ach so, da hast du schon mal mit Jungs was gemacht. Ja. Gefummelt. Ja, auch schon mehr. Schon mehr, okay. Also ist dann nicht zu Oralsex gekommen oder schon gar nicht zu Analsex, nein, das nicht. Und dann, andere Sachen schon. Gefummelt, ja gut, gefummelt akzeptiere ich, ja. Und dann ist das eingeschlafen für viele Jahre oder Jahrzehnte? Ja, kann man sagen. Und wann, in welchem Alter brach es dann wieder aus? Ja, nach der Trennung von meiner Frau eigentlich. Das heißt ja? Jetzt haben wir 2016. Ja, vor 16 Jahren. Vor 16 Jahren. Mhm. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem 24-jährigen jungen Mann. Hm? Wann habt ihr euch kennengelernt? Vor circa 3 Monaten. Und wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, der hat mich angesprochen in einem Einkaufszentrum hier in meiner Nachbarstadt und fragte mich nach 40 Cent. Ich sage, Junge, was willst du mit 40 Cent? Dafür kriegst du nicht mal ein trockenes Brötchen. Ne? Mhm. Ja, dann habe ich mich mit ihm unterhalten und dann sagt er ja, er wollte ja einfach nur mit mir ins Gespräch kommen. Ach, das ist aber eine kuriose Anmache. Eine kuriose Anmache. Ach, so kurios finde ich das gar nicht, weil wie sollen sie das anders machen, ne? Wie soll es anders gehen? Was glaubst du, warum er gerade dich ansprechen wollte? Ja, war kein anderer da war vielleicht, ich weiß nicht. Okay. So, dann kamt ihr ein bisschen ins Gespräch und was hast du dann so erfahren von dem jungen Mann? Ja, dass er in einem Heim wohnt. Mhm. Da ist seine Eltern, die in derselben Stadt, kleinen Stadt, wohnen hier in meiner Nähe. Nähe meiner Stadt, in der Nachbarstadt eben, die sogar ziemlich reiche Leute sind. Also nicht gerade die Albrechts, ne? Aber gut situiert. Ja, und wann, in was für einem Heim lebt er? Ja, in einem Heim, wo eben solche Leute stranden, die im Moment nicht alleine leben können. Warum kann er nicht alleine leben? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich nach 3 Monaten noch nicht genau. Es ist ihm angeboten worden, sogar von der Heimleitung da, mich kennenzulernen mal. Aber es ist noch nicht dazu gekommen. Wie? Die Heimleitung weiß Bescheid, dass ihr euch getroffen habt? Ja, ja. Und die Heimleitung hat gesagt, okay, dann lernen Sie mal diesen älteren Herrn ein bisschen näher kennen, oder wie? Ja, ich soll mal da zum Kaffee trinken kommen, zu gegebener Zeit, zu einem Zeitpunkt, wo die dann weniger zu tun haben oder so vielleicht, ne? Aber du hast mit der Heimleitung noch nie gesprochen? Doch. Telefoniert. Ja, aber dann müssen die dir doch ein bisschen erklärt haben, warum er im Heim ist. Das dürfen sie mir ohne sein Beisein nicht sagen. Aber du hast dich doch mit ihm auch sicher öfter schon alleine getroffen. Ja, natürlich. Hast du nicht gefragt, was ist los? Ja, er weiß das ja auch nicht so recht zu erklären. Also mir ist aufgefallen, dass er sehr zurückgeblieben ist. Wollte ich gerade fragen, ist es vielleicht eine leichte geistige Behinderung oder? Ich würde das nicht so nennen. Nicht geistig behindert, einfach nur zurückgeblieben. Ja. Und deswegen habe ich ja so ein schlechtes Gewissen. Hat er denn was gelernt auch? Er hat irgendwas in der Gastronomie mal gelernt, aber nichts Besonderes. Einfach nur so kellnermäßig oder irgend sowas. Jetzt hast du eine bisexuelle Ader, hast das gelebt auch schon. Hat er das denn auch? Oder wollte der nur dich einfach kennenlernen? Er hat das wohl auch, sonst würde er es ja nicht machen. Gab es denn schon zwischen euch beiden Zärtlichkeiten? Ja, das ja. Aber wir schlafen ja. Ich habe so ein ziemlich großes Bett, wir schlafen ja zwangsläufig in einem Bett zusammen. Ach so, so nah ist das schon, dass er dann bei dir auch übernachtet? Ja, er schläft bei mir dann maximal eine Nacht. Ja. Und dann bringe ich ihn am nächsten Tag dann wieder zurück in sein Heim. Und da ist auch noch nichts gelaufen zwischen euch? Ja, doch. Doch. Also nicht anal. Okay. Nee, das mache ich nicht. Aber schon, es war schon innig und zärtlich und sexuell. Ja, das schon eher. So, dein schlechtes Gewissen begründet sich jetzt worauf genau? Ja, dass ich ja inzwischen rausgefunden habe, dass er auch geistig irgendwie nicht so auf dem Stand ist, wie ein 24-Jähriger sein sollte. Mhm. Ich kenne das ja von meinen eigenen Kindern anders. Ne? Also ich finde auch, Martin, dass du da eine hohe Verantwortung trägst, wenn du dich immer mehr annäherst an diesen jungen Mann. Das weiß ich. Und das ist schon ein Spiel mit dem Feuer, finde ich. Ja, wie meinst du das? Weiß die Heimleitung, dass es auch einen sexuellen Kontakt zwischen euch beiden gibt? Das können die sich denken. Aber das wurde auch noch nicht thematisiert. Nein, das können die sich aber denken. Mhm. Warum? Ja, wenn ich ihn da abhole. Naja gut, du könntest ja auch... Am Tor ja. Abhole und auch ihn wieder dahin fahre, dann sehen die ja mein Auto. Ja. Aber du könntest ja so ein väterlicher Freund sein. Ja, vielleicht sehen sie es in dem Moment auch so. Aber die werden anders darüber denken, nehme ich mal an. Nochmal zu dem schlechten Gewissen. Was macht das schlechte Gewissen aus? Ja, dass ich ihn vielleicht doch zu sehr ausnutze. Aber das tue ich eigentlich gar nicht. Oder will es nicht. Also ich habe ihm das noch vor kurzem gesagt. Ich sag, den Vornamen kann ich ja sagen, Joscha. Ich sag, Joscha, ich will dich nicht ausnutzen. Er sagte mir daraufhin, ich dich auch noch nicht. Gut, auch kannst, nicht. Und ich sag ja, das. Du kannst das natürlich mit ihm auch nicht in der Form besprechen. Ich glaube, dass er das gar nicht ermisst, was du meinst mit ausnutzen, je nachdem wie. Nee, ich glaube, das versteht er schon. Was willst du denn? Er ist adoptiert worden von seinen, auch hier in derselben Nachbarstadt hier aus, er ist adoptiert worden aus Tschernobyl. Aus was? Aus der Gegend von Tschernobyl, nicht direkt aus Tschernobyl. Ach so, aus der Ukraine? Ja. Ach so. Mhm. So, ich weiß gar nicht mal genau, wie weit von dem eigentlichen Ort oder Stadt Tschernobyl entfernt. Ich habe manchmal den Eindruck, der ist irgendwie verstrahlt. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit diesen Sachen nicht aus. Ja, aber da würde ich jetzt meine Witze nicht drüber machen. Nein, mache ich es scheint ein armer Kerl zu sein. Wenn ich jetzt sage verstrahlt, meine ich wirklich verstrahlt. Ja, ist schon also, ich weiß, dass er Medikamente nimmt. Was willst du denn von ihm? Ich will gar nichts von ihm. Er will mehr von mir. Ich unternehme. Stopp. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz. Wenn du sagst, ich will gar nichts von dem, dann. Ja, ein bisschen Spaß will man auch haben irgendwo, ne? Klar, das gebe ich schon zu. Spaß auch im erotischen Sinne. Das meine ich ja. Nee, Martin, das geht nicht. Weißt du, wenn du mir jetzt gesagt hättest, irgendwie liebe ich diesen Mann. Ja, ich. Nee, das glaube ich dir nicht. Das hast du nicht spontan gesagt. Dann hätte ja, lieben ist ein großes Wort. So, aber wenn du sagst, eigentlich will ich nichts von dem, ein bisschen Spaß, dann finde ich, trägst du als erwachsener, sehr erfahrener Mann die Verantwortung, dass du die Hände von dem armen Kerl lässt. Ich tue ja was für ihn. Ja, aber du gehst auch mit ihm in die Kiste. Wenn du er muss ja bei mir schlafen. Du könntest ihn abends auch zurückbringen in sein Wohnheim. Aber nicht am selben Abend. Ja, ich weiß nicht, wie weit wohnt ihr denn entfernt? Ja, boah, vielleicht 12 Kilometer. Ja. Es würde gehen, klar, das will er ja gar nicht. Ja. Er will ja bei mir sein. Ja, aber jeder Tag, den du näher mit ihm verbringst, desto mehr bindest du ihn an dich. Und umso größer ist deine Verantwortung, umso größer ist die Katastrophe, wenn du ihn dann fallen lässt. Na, so schnell würde ich ihn gar nicht fallen lassen. Ja, aber du, vielleicht kapiert er das gar nicht wirklich, was du von ihm willst. Nee, das versteht er schon. So blöd ist er nicht. Also ich unternehme mit ihm auch verschiedene Sachen, weil ich ja auch meine Langeweile erwähnt mal habe, ne? Aber er glaubt, er hat das schon mal gesagt, dass er dich liebt oder dass er in dich verliebt ist? Ja, wie man das so sagt, ich liebe dich, sagt man ja so, ne? Schon mal, ne? Ohne tiefere Bedeutung. Ne? Und er begrüßt mich mit Küsschen und verabschiedet mich mit Küsschen auf die Wange. Aber dennoch ist mir im Ohr, wie du gerade gesagt hast, ich will eigentlich nichts von ihm, ich will nur ein bisschen Spaß haben. Ja, das bisschen Spaß gehört dazu. Ja. Irgendwo. Ja. Ein bisschen Spaß darfst du gerne mit Leuten haben, mit denen du auf Augenhöhe kommunizierst. Das tust du mit dem Jungen nicht. Und da muss man besonders vorsichtig sein. Aber ich gebe mir Mühe, es zu tun. Ja. Aber, auf Augenhöhe. Ja, aber es geht nicht immer. Ja, eben. Also ich habe mit ihm jetzt verschiedene Ausflüge gemacht in die Düsseldorfer Altstadt. Oder zum Düsseldorfer Flughafen auf die Besucherterrasse, um die großen Maschinen dann mal zu begutachten mit Fernglas. Fände ich alles völlig in Ordnung, wenn du der väterliche Freund wärst. Aber nicht mit, es hat einen üblen Beigeschmack durch diese sexuelle Komponente. Ja, ich bin beides. Ja, ich weiß. Geht das überhaupt? Ich würde mich an deiner Stelle sehr unwohl fühlen. Deswegen. Hol dir deine Sexualität woanders. Und wenn du dem Jungen helfen willst und auch für ihn beistehen willst, dann sei ein Freund. Aber dann auch wirklich nur ein Freund. Und zieh deine Grenze. Sonst ist das eine ungleiche Verbindung. Es ist eine völlig ungleiche Verbindung. Das stimmt schon. Das ist mir bewusst. Fallen lassen würde ich ihn so schnell nicht. Nein. Nein, ich habe ihm nur einfach mal gesagt, Junge, wenn du mich hier beklaust in meiner Wohnung, gibt ja einiges zu stehlen, ne? Vom Fernglas bis Portemonnaie, was weiß ich. Aber macht er nicht. Naja, das ehrt ihn ja auch. Und ich finde, dass du doch nochmal intensiv auch über diese Problematik auch das Gespräch mit der Heimleitung führen solltest. Die kennen ihn ja nun auch recht gut. Ja, ich habe ihm schon jetzt mehrfach, nachdem ich mit der Heimleitung sogar oder mit einem Menschen, der dann nachts oder spätabends ist, war vielleicht nicht direkt die Heimleitung, aber ein Mensch eben, der da zuständig ist, ne? Und dem habe ich das erklärt, alles. Und er sagte, ja, dann, er könnte nur mir weitere Informationen über ihn geben, wenn er selber dabei wäre. Okay. Und sagen würde, ja, er kann dann mit mir über das reden. Und, aber Martin, grundsätzlich ist die Frage ja, wie wir sie gerade erörtert haben, welche Stellung, welche Haltung du einnimmst, ob du es weitermachst, wie du es weitermachst. Ich kann das schlechte Gewissen verstehen. Und ich habe so ein Helfersyndrom. Ne? Ja, ja. Ist ja alles gut und schön. Also mir ist unangenehm bei der ganzen Sache und ich fände es eigentlich. Mit mir auch, deswegen rufe ich an. So, genau. Deshalb fände ich es gut, wenn es dir gelingen könnte, das auf eine solide freundschaftliche Basis zu stellen. Und die freundschaftliche Basis ist vorhanden. So, und lass das andere raus. Fände ich. Ja, das geht ja inzwischen nicht mehr. Ja, das kannst du sofort unterbinden. Soll ich zu ihm sagen, nee, jetzt darfst du nichts mehr mit mir haben, dann wäre er vielleicht auch enttäuscht. Ja, weil er aber denkt, das kann man ja. Jetzt kann wieder nichts mehr von mir wissen. Ja, aber das kann man ja auch so runterfahren. Ich habe einfach Sorge, dass das eine ganz schwierige Situation für den jungen Mann irgendwann wird. Lieber Martin, die Zeit rennt uns davon. Wir würden uns jetzt auch ein bisschen im Kreis drehen. Ich habe dir so meine Bedenken gesagt und du wolltest ja auch nur mal eine andere Meinung von außen hören. Also von deiner Seite auch Bedenken. Ja, definitiv. Definitiv. Und Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Scheiße. Ja. Wahrscheinlich ruft er mich morgen oder übermorgen wieder an und sagt, hol mich ab. Hol mich raus. Meine Psychologin ruft dich jetzt auch nochmal an. Dann haben wir noch eine andere Meinung. Einverstanden? Das wäre schön. Gut, ja. Martin. Dann leg bitte auf und die Heike meldet sich gleich bei dir. Dankeschön. Tschüss, ja. Ciao. Tschüss. Hier ist Markus. Markus ist 40. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Pomerjane. Hallo, Markus. Ich habe bei dir vor 4 Jahren schon mal angerufen. Vor 4 Jahren? Ja. Zu welchem Thema? 300 Kilo habe ich mal gewogen. Oh, weia. Und als wir damals gesprochen hatten, warst du auch auf 300 Kilo? Genau. Und da war ich kurz vor der Magen-OP. Wie groß bist du? 1,83 Meter. 1,83 Meter. Aber 300 Kilo ist ja unfassbar. Du standst... Hatte ich mal. Hattest du mal? Jetzt wollte ich mich mal zurückmelden, jetzt habe ich 150, also die Hälfte weg. Wow, das ist natürlich ein großer Erfolg. Ja, und das ist mein Problem, wo ich jetzt habe, diese Fettschwätze. Ah. Also, das ist, und die Krankenkasse zahlt es nicht. Also dein Problem ist, wenn man es gerade ein bisschen schlecht zu verstehen, ist die Fettschürze. Genau. Das ist das Problem, wenn Leute, die sehr, sehr füllig sind, abnehmen oder viel abnehmen, dass der Körper das nicht alleine zurückbildet, sondern dann hängen so richtige Hautfalten runter und Hautlappen runter. Beschreib es doch mal genau, wie es bei dir aussieht. Am Bauch extrem, also meine Beine, Oberschenkel, die kann ich ziehen an der Innenseite, die Haut, die ist wie Gummi. Mhm. Also meine Beine sind eigentlich, ist hier aus, und ist dicker Bauch, denken die Leute, und die Beine sind wie Storch, also wie Storch. Wie lange also, hält, wie weit hängen denn die Bauchlappen an den Beinen runter? Ganz schön, also es zieht, es sind über 22 Kilo, also nur am Bauch, wo fährt so totes Fleisch. Ja, 22 Kilo Haut. Sozusagen. Haut. Und es gibt auch Falten dann, und die muss ich halt jeden Tag einreiben und alles, also eincremen, weil es riecht ja, das ist normal. Genau, aber das ist sicher sehr aufwendig, das alles zu waschen, zu duschen und so weiter. Genau, das mache ich am Tag 3 Mal. Kannst du überhaupt, wenn du gerade stehst und die Lappen hängen runter, dein Geschlechtsteil sehen? Nee, das geht nicht. Ich habe es mir schon gedacht. Wie ist es oben, Brust, Arme? Also Arme geht eigentlich, aber die Brust, es hängt halt alles. Es ist alles wie runter. Und jetzt beim Laufen behindert mich das auch sehr schwer. Es ist halt alles, wo Gewicht, wo ich mir nachher rumschleppe und reift und alles. Aber Wie lange bist du täglich mit Körperhygiene beschäftigt? So 1,5 bis 2 Stunden. In der Tat, jetzt wo es so heiß ist, muss es doch unter den Hautlappen alles ziemlich heikel sein bei dir. Ja, aber ich habe eine Creme, die hilft mir, und Wenn ich halt unterwegs bin, schwitze ich halt, das ist klar. Mhm. Wenn ich zu Hause bin, gleich duschen gehen und wieder eincremen. Mhm. Aber ist, man kann am Tag mit 8-9 Mal duschen, dann mache ich mir die Haut kaputt. Weil dann ja. So, ist das Problem. Jetzt ich höre es auch so an deiner Stimmlage. Irgendwie bist du natürlich froh, dass du so viel runter hast, aber glücklich ist anders, ne? Ja. Ich habe halt gedacht, dass die Krankenkasse mir da auch ein bisschen hilft. Und so, das hätte ich allerdings auch gedacht. Die bezahlen überhaupt keinen Eingriff, um die Fettfalten, die Hautfalten wegzunehmen. Es wäre eine Schönheitsoperation, wurde mir gesagt. Und ich bin ja selber dran schuld. Und ja. Wie viele Operationen müsstest du, hast du dich schon mal beraten lassen, wie viel müsstest du über dich ergehen lassen, damit du einigermaßen dich gut fühlst? Also mir geht's schon reichen, Jan, wenn man mir die Fettschwitze am Bauch, das sind den Oberschenkel und so, und den Armen, das ist nicht so extrem, aber Hauptsache diese Fettschwitze, weil das behindert mich so beim Laufen, ja, das zieht nach unten, das wäre also so 2-3 Operationen, wären für mich besser, also 2 Operationen. Weißt du, über was für einen Betrag wir da sprechen, wie hoch wäre der? Oder wären? 8.000 bis 10.000 Euro. 8.000 bis 10.000 Euro. Hast du denn bei deiner Krankenkasse alles, was man ausschöpfen kann, schon ausgeschöpft? Mit Gesprächen, Anträgen und so weiter? Anträge, ja. Jetzt gehe ich halt zum Rechtsanwalt. Das mache ich in letzter Instanz. Ich habe es nicht verstanden. Das bitte nochmal. Jetzt gehe ich zum Rechtsanwalt. Ich habe auch einen Termin. Mhm. Und beim Psychologen war ich auch schon, weil das geht mir psychologisch, geht es ja auch aufs Gemüt. Genau. Und das ist vielleicht auch die Möglichkeit, dass die Krankenkasse das bezahlt, wenn man nachweist, dass das zu einer seelischen Beeinträchtigung oder gar Krankheit führt. Ja. Anders halt geht's nicht. Und das ist, ich finde es halt, die Zähne habe ich jetzt auch schon verloren. Alles Mangelerscheinung wegen meinem Magen halt, weil ich habe ja Schlauchmagen. Mhm. Und dann Vitamine fehlen mal und alles. Jetzt wird immer schlimmer. Jetzt habe ich meine ganzen Zähne weg. Du hast die Zähne verloren? Ja. Weil du nicht vitamingerecht ernährst? Genau. Aber da bist du doch wahrscheinlich selbst schuld. Denn man kann auch mit ganz wenig sich vitamingerecht ernähren. Durch den Magen, wo ich den Schlauchmagen, wo ich habe. Ich könnte die Tabletten, wo es da gibt beim Drogeriemarkt oder so Sachen, die sind so gering dosiert, mein Magen kann es nicht umsetzen. Aber gibt es da von Seiten der Ärzte keinen Trick, wie man dir die wichtigen Stoffe zuführen kann? Durch Spritzen. Und die kosten wieder Geld? Die kosten einen Haufen Geld und ich bin Hartz-IV-Empfänger. So eine Spritze kostet 250 Euro im Monat. Das ist ja unglaublich. So, diese Problematik ist mir noch nie klar geworden. Das heißt, du kannst die Vitamintabletten nicht nehmen, brauchst dafür eine Spritze. Die Spritze ist aber wieder zu teuer. Also fallen dir die Zähne aus und du wirst krank. Ja, das ist ein Teufelskreis, ist das. Ich würde es ja gerne bezahlen, aber ich muss ja von irgendwas anderen Sachen auch leben. Klar. Hast du dich denn mal mit anderen mal zusammengetan, die auch sowas hinter sich haben, wie die das denn geregelt haben? Ich war mal, ja, in so Gruppen war ich, aber da bin ich weggegangen, weil die haben über alles gejammert. Also die waren komplett, die haben schon mehr runtergezogen. Mhm. Und weil ich bin eigentlich ein Typ, wo sagt, ich kämpfe mich da durch, ich kämpfe jetzt auch weiter. Ist ja auch eine gute Einstellung. Ich kann es gar nicht wirklich glauben, dass das so eine Dramatik jetzt hat. Du hast so einen schönen Erfolg und jetzt hakt es an allen Ecken. Markus, ja, ich möchte mal gerne mein Publikum fragen, die sich in dem Bereich gut auskennen. Habt ihr eine Idee für Markus, was er vor allen Dingen in Sachen Vitamine machen kann, ohne die horrenden Kosten selbst tragen zu müssen für die Vitaminspritzen? Habt ihr eine Idee, wie er an eine Finanzierung der Operationen kommen kann? Bitte meldet euch bei uns unter domian@wdr.de. Und wir geben das an den Markus dann weiter. Das kann ich ja anbieten, Markus. In der Regel kommen, wie ich das immer sage, sehr gute Tipps von unserem Publikum. Das wäre nett. Aber ich habe hab alles schon versucht auszuschöpfen. Aber die Krankenkasse, die hat noch Deutsch gesagt, ich war schon mal privat da, persönlich. Die haben mich ausgelacht auf Deutsch, ich kann noch wiedersehen. Das ist unglaublich. Das ist ungeheuerlich. Also wenn man sich dich wahrscheinlich anguckt, wenn man dich nackt ansieht, wird ja jeder Mensch mit vernünftigen, mit gesundem Menschenverstand sagen, ja, da muss was passieren. Das ist absurd. Ich war jetzt vor kurzem im Krankenhaus. Vorher mit 300 Kilo Domian hatte ich keinen Zucker. Mhm. Jetzt auf einmal ist der Zucker hoch auf 400. Ja. Jetzt muss ich Insulin spritzen. Jetzt kommt die ganze Krankheit, wo ich vorher nicht hatte. Jetzt ist das ganze System durcheinander. Genau. Pass auf, Markus, ich hab's jetzt mal im Publikum gesagt, was wir gerne an Informationen hätten. Ich bin gespannt, was kommen wird. Wir werden uns mit dir nochmal in Verbindung setzen und dir die entsprechenden Tipps rübergeben. Okay? Okay. Drücken wir gemeinsam die Daumen, dass was Vernünftiges bei rumkommt. Und natürlich, ich drücke die Daumen auch, dass dein Rechtsanwalt da irgendwas ausrichten kann. Ja, das hoffe ich auch. Und aber schön, dass du dich nochmal gemeldet hast und ich hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können noch. Gut, ich bedanke mich und tolle Sendung und schade, dass du aufhören musst. Dankeschön, also Markus. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Danke, ciao. Dir. Tschüss. Ciao. Hier ist Angelika. Angelika ist 67. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Angelika, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an wegen dem Herrn, der da jetzt vor diesem letzten Herrn gesprochen hat, der 64 Jahre alt ist, ja, und diesen kranken Menschen da für seine sexuellen Zwecke benutzt. Ich denke, da ist sein schlechtes Gewissen sehr angebracht und das sollte er sich auch mal wirklich vor Augen halten. Solche Menschen, die krank sind und den für solche Zwecke benutzen und dann hat er noch Angst, er könnte bestohlen werden, das ist ja im Vergleich, dieser Junge kann ihn gar nicht stehlen, aber dieser Mann stiehlt diesen Menschen das Herz, denn der weiß ja gar nicht, wo er dran ist. Und dass die Heimleitung das befürwortet, das kann ich nicht verstehen. Und die wissen auch nicht Bescheid. Das glaube ich niemals. Ich war auch gewundert über die Reaktion da aus dem Heim. Was wäre jetzt dein konkreter Tipp, Angelika? Ja, also ich würde sagen, man müsste die Heimleitung darauf aufmerksam machen, dass da ein Verhältnis besteht, das für den jungen Menschen katastrophal werden kann. Der ist ja auch noch adoptiert und was weiß ich alles und dann eine reiche Verwandtschaft, die ihn dann adoptiert haben. Also das macht mich ganz, ganz böse. Mhm. Und ich finde, das ist eine wirklich eine Gewissensfrage, die man sich vor Gott stellen muss. Und diesen Menschen, den sollte man bitte in Ruhe lassen. Und den Herrn, der da sich da sexuell dran nach 16 getrennten Jahren diesen Jungen da sich dran wollust, das finde ich eine Unverschämtheit. Ich finde ja auch immer viel besser, wenn der Junge sich der ist 24 Jahre alt, der junge Mann. Ja, das ist in meinen Augen ein Junge. Ja, genau. Dass er am besten sich einen Freund sucht, wenn der auf seiner Ebene ist. Genau, auf seiner Ebene und er soll den Kontakt mit einem 64-Jährigen, das muss sofort unterbrochen werden. Das muss der Heimleitung gesagt werden, die muss aufgeklärt werden. Hoffentlich haben die Sendung gesehen. Das darf nicht gemacht werden. Diese Menschen, die sind so arm dran, die seelisch oder geistig behindert sind und dann so ein 64-Jähriger, der sein ganzes Leben schon hinter sich hat, zwei eigene Söhne. Mhm. Ich begreife es nicht, mein Gehirnplatz, wenn ich das... Ich merke, du bist sehr engagiert und sehr wütend. Ja, bin ich. Also ich sehe die Sendung oft und da kommen ja manchmal Sachen zum Vorschein. Also da weiß ich gar nicht, dass man das überhaupt in der Öffentlichkeit sagen kann. Ja. Also dieser gut, Domian hört sich das alles an. Es ist traurig, dass es so etwas gibt. Aber wenn der Herr schon von Gewissensbissen sagt, dann weiß ich nicht, wo er die Sitze hat. Gut, das war eine ganz klare Stellungnahme von Angelika. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und dich geäußert hast zu dem Thema, Angelika. Ja, gut. Alles Gute. Freue ich mich. Schönen Dank. Tschüss. Ciao, tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Benjamin Vlies. Morgen sind wir auch wieder da. Natürlich freie Themen nach morgen. Und übermorgen heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich schäme mich vor meinem Arzt. Und demzufolge frage ich euch, ob ihr euch schon mal vor eurem Arzt geschämt habt, dorthin zu gehen. Oder vielleicht seid ihr sogar im Moment in einem Zwiespalt, weil ihr eigentlich gehen müsstet, aber ihr traut euch nicht so recht. So, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer schon anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.